Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Diese Folge nehme ich am Freitag, den 4. September auf und sie ist für Montag, den 7. Dann nehme ich noch eine auf, die für Dienstag, den 8. ist und für Mittwoch, den 9., weil ich bin am 9. abends passend zur Kindheit, bin ich zu Hause wieder und ja, ich hoffe, dass WordPress diese Folgen gut veröffentlicht. Aber letztes Mal hat es eigentlich auch gut geklappt. Kommen wir zur App. Die App heißt FAZ oder FAZ, der Tag. Nachrichten von der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH. Universal App für das iPhone. Es gibt eine Apple Watch App. Kann ich natürlich wie immer nicht testen, weil ich keine Apple Watch habe. Gratis App Version 1.0 liegt vor. Größe 18,5 Megabyte, Sprache Englisch, aber die News natürlich auf Deutsch. Die Bewertung sind ziemlich gut. 4,5 Sterne bei 788 Bewertungen. Und ich finde 788 Bewertungen eigentlich viel zu wenig. Ich lese einmal kurz die Beschreibung vor. Die neue App der Frankfurter Allgemeine Zeitung FAZ, der Tag. Ein einzigartiger und hochwertiger Newsüberblick. Das Konzentrat des Tages in besonders ansprechender Form. Lesen Sie die wichtigsten Themen der letzten 24 Stunden optisch opulent aufbereitet. Sehen Sie auf einen Blick, was wirklich wichtig ist. Kommentare und wegweisende Analysen aus der FAZ-Redaktion ordnen die Nachrichten ein. Sie erfahren präziser, was die Welt gerade bewegt. Die prägnante FAZ der Tagübersicht liefert Ihnen einen einzigartigen Einstieg in den Nachrichtenstrom. Videos, Bilderstrecken und interaktiven Grafiken ergänzen das Angebot. Über welche Artikel der FAZ wird besonders intensiv debattiert? Eine Sortierung der Artikel nach Resonanz, meist geteilt in den sozialen Netzwerken, erlaubt auf Wunsch den Blick auf alles, was gerade für Gesprächsstoffe sorgt. Das kompakte und ansprechende Angebot von FAZ, der Tag, ergänzt durch die Konzentration auf die wichtigsten Themen ideal die FAZ.net-App mit ihrer umfangreichen FAZ-typischen Berichterstattung zu allen Themenfeldern, bekannt von FAZ.net. Das bietet FAZ, der Tag. Das Wichtigste der letzten 24 Stunden auf einer Übersicht. Opulent dargestellte Top-Nachrichten, eine innovative, schnelle Navigation, die neuesten FAZ-Kommentare zu aktuellen Themen, herausragende Meldung als Push-Nachricht, die wichtigste Nachricht im Blick auf dem Heute-Widget, Apple Watch, die wichtigsten 5 Artikel direkt auf dem Handgelenk lesen. Die App ist kostenlos. Wir werden Ihnen Werbung in verschiedenen Formen einblenden. Wir freuen uns sehr über Anregungen und so weiter. Sie wollen also Feedback haben. Starten wir die App doch einmal ganz kurz live gewissermaßen. Mache ich einmal. Das Logo sieht übrigens sehr nett aus. Dann wird die App geladen. Das dauert ein Weilchen. Und jetzt zum Beispiel wird Werbung für eine App eingeblendet. Das ist aber okay, finde ich. Kein Problem. Überschrift ist heute natürlich Flüchtlingspolitik, Ungarn etc. Und dann kann man einfach nach unten oder wieder nach oben blättern und sieht schon mal ein Video oder ein Headline-Bild und einen kurzen Text, worüber es in dem Bericht geht. Wenn man ihn lesen möchte, tappt man einmal drauf. Es wird so reingesogen, der ganze Bericht von rechts. Das sieht auch sehr schön aus. Dann kann man über das ganz normale Sharing-Menü für iOS den Artikel teilen, zur Leseliste hinzufügen oder Dinge damit machen, wenn man zum Beispiel die Workflow-App nutzt. Das Ganze kann man lesen. Wenn man zurück möchte, oben links gibt es einen Pfeil oder ihr swiped einfach von links nach rechts. Die iOS-typischen Swipe-Gesten. Funktioniert wunderbar. In der großen Übersicht habt ihr oben rechts den Menüpunkt. Da könnt ihr die Sortierung ändern. zum Beispiel, ja, das meist geteilt oder FAZ-Redaktion, und ihr könnt Push-Mitteilung an aus beziehungsweise Videoqualität von Low, Medium oder High einstellen. Ebenso gibt es einen Punkt für die Hilfe. Die Artikel, finde ich, also von der Qualität her, sind ohne über jeden Zweifel erhaben. Gefallen mir sehr gut. Genauso gefällt mir auch die App sehr gut. Da werden Nachrichten wirklich in einer ansprechenden Form gezeigt und präsentiert. Und ja, die App passt einfach wunderschön ins iOS 7, iOS 8 Design und passt ebenfalls wunderbar in die heutige Zeit, dass so Nachrichten präsentiert werden. Thumbs up, Daumen hoch für die App FAZ der Tag und klare Download-Empfehlung meinerseits. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.